brachten die Pest an Bord. In den Kessel, da faulte das Wasser und die Kind ging einer über Bord. Ahoi, ahoi, Kameraden! Ahoi, ahoi, ahoi! Lieb wohl, meine Seelen! Lieb wohl, ja, wenn das Schiff verlieren an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still, ja, so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich singt, die er gern einmal wieder. Wiedersehen will und sein kleines